Hallo, hallo und willkommen zur 7. Ausgabe des lauschigen Museums-Podcasts Museum Bug. Am Mikrofon, wie immer, der Jörg, die Martha und der Matthias. Ja, liebe Leute, und wir waren heute wieder mal in einem kleinen Museum für euch unterwegs, nämlich im Matthias. Wo waren wir gleich? Ich habe schon vor lauter Bier trinken, habe ich schon wieder vergessen. Nee, wir waren im Museum Neukölln. Und apropos Bier, der Jörg genau. Zuckt schon neben mir. Ich mache uns mal das Bier auf. Ach, das ist schwergängig. Toll. Leute, lasst uns erstmal anstoßen. Ja. Das haben wir uns wirklich verdient. Das gehört auch an diesem heißen Tag. Prost da draußen. Davon abgesehen, dass das Bier ganz formidabel schmeckt, möchte ich an dieser Stelle noch auf etwas hinweisen. Und zwar vom lieben Geißen wird darauf aufmerksam gemacht worden. Der eine oder andere draußen mag ihn kennen. Was? Wen? Der Geiß. Der Geiß. Der Geiß. Geist. Nee. Das ist von einem Geist auf irgendwas hingewiesen. Der heilige Geiß. Der hat gesagt, wir sollen bitte darauf achten. Das ist die Geiß. Lass ihn mal ausreden. Da hat er auch vollkommen recht, dass wir Museum-Bug sagen sollten. Nicht Museum-Bug. Weil sonst widerspricht das der Englischkeit des Wortes. Ja, aber wir sind doch eh immer planlos, also ohne Struktur und ohne gar nichts. Das passt doch zum Konzept. Ja, als ich die letzte Folge abgehört hatte, da habe ich auch mal habe ich gemerkt, dass ich auch Museumsbug gesagt habe. Also du bist daran schuld, dass wir immer falsch zitiert werden bei diversen bayerischen Museumstagen. Und dass die Leute unsere Website nicht finden, weil sie Museumsbug eingeben. Das ist nicht Museumsbug. Jetzt bin ich wieder in Schuld. Es ist also auf jeden Fall, wenn ihr uns sucht, immer Museumbug. Ja. Es ist nicht Tishi It, das S muss mit, das wird gestrichen an dieser Stelle. Oh. Ja? Museumbug.net. Hast du noch gemerkt, ne? Ja, das Einzige. Sehr schön. Aber bevor wir über das Museum Neukölln sprechen, fangen wir doch irgendwie erstmal an mit dem ersten Teil, der Einleitung sozusagen. Und da hatte ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, weil wir haben Feedback bzw. Kritik bekommen. Und da wüsste ich gerne mal, was ihr dazu sagt, ob wir die Kritik auflösen können oder ob wir die einfach nur so an uns abprallen lassen. mir wurde gesagt, es ist irritierend, wenn wir in der Folge immer so ganz viel am Kritisieren sind über ein Museum, über eine Ausstellung und so weiter und da immer so ganz viele kleine Kritikpunkte haben und dann am Ende aber immer sagen, oh, das ist aber ein ganz tolles Museum gewesen, da müsst ihr unbedingt hingehen. Ja. Das finde ich überhaupt nicht irritierend. Also es ist ganz normal, finde ich, dass wir vom Museum Bug, wir steuern ja an Museum Bug Consulting und dass wir einfach konstruktive Ideen in unsere Auswertung mit reinbringen, weil wir wollen ja eigentlich den Museen helfen, immer noch schönere, bessere, verständlichere, barrierefreiere, was auch immer Ausstellungen zu machen. Das stimmt. Oder? Es wir ist sind die doch die Hand. Guten. Ja. Wir sind die Guten. Ja. Und deswegen die Guten. Die sind begeistert, aber die wollen auch, dass es noch besser wird. Ja. Und mal ehrlich gesagt, also wenn wir in ein Museum gehen in Zukunft und wir finden es alle drei einfach unter aller Sau, dann werden wir es auch sagen. Auf jeden Fall sage ich das. Ja, genau. Dann hätte ich noch eine Sache, habe ich mir noch eine Sache aufgeschrieben und zwar, wir würden immer so schnell Themenwechsel machen. Und so von Können wir mal darüber reden, dass wir hier auf der Terrasse sind? Das müsst ihr nämlich auch wissen. Wir sitzen nämlich hier im, weiß nicht, gefühlt 10. Stock in Neukölln, passend zur Folge Neukölln. Und unter uns strömt der Verkehr und die internationalen Bewohner dieses Viertels strömen hier lang. Und Matthias und ich, wir mussten hinterher Jörg diese Bergbesteigung in den obersten Stockwerk. Ja. Das ist ja, wenn man muss wissen, wenn man zu Jörg geht, dann muss man erstmal, man steigt 4 Stockwerke hoch, dann muss man eine Woche sein, dass man sich an die Höhe gewöhnt. Klimatisiert. Genau, das ist so Sauerstoffmangel. Basecamp, ja. Und dann steigt man langsam hoch. Und das Schlimme ist, er hat noch nicht mal unser Gepäck geschleppt. Normalerweise kann man auch nur. Macht ein Selfie und geht wieder runter. Genau, man ist 10 Minuten hier oben, zeigt, dass man da war und geht dann wieder. Ja, es ist, ihr habt es ja geschafft. Nee, aber tatsächlich zum Thema. Dass wir mit Themen springen, ich merke das gar nicht. Vielleicht, weil du immer so viel springst. Nee, davon abgesehen, aber es gibt auch so viel zu berichten. Ich meine, wir wollen ja ungefähr in einem Stündchen sein. ne, wenn wir sprechen. Und dementsprechend versuchen wir auch in dieses Stündchen so viel wie möglich reinzupacken. Das wirkt vielleicht teilweise... Oh, jetzt hört man den Wind. Ist genau. Ein bisschen windig. Aber, ja, dieser Wind gehört auch zu dem originalen Neukölln-Feeling, was wir euch heute ein bisschen vermitteln wollen. Also es gehört zum Konzept. Ja, wenn es gleich anfängt zu regnen, müssen wir reingehen. Ja. Das gehört nicht zum Konzept. Genau. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte, war hinweisen, dass wir Shownotes haben. Wie kann man denn da drauf? Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Formulieren. Ja, das Ding ist, wir haben quasi für jede Folge haben wir sogenannte Shownotes oder Folgennotizen. Das sind mal, also es sind keine Notizen, es sind eigentlich nur Links zu Dingen, Themen, die wir im Podcast besprochen haben. Die könnt ihr dann in eurem Codepatcher. Könnt ihr euch ausdrucken auf Podcatcher. Was? Könnt ihr euch ausdrucken? Genau, dann könnt ihr die auch teilen mit anderen zum Beispiel. Genau. Könnt ihr denen das mitbringen zum Beispiel. Ja. Ja. Nee, die sind auf jeden Fall da und da kann man nochmal, wenn man sich nur die Shownotes anschaut, dann denkt man, man wäre in so einem Bildungspodcast, aber ist das, ja gar nicht. Aber es ist voll praktisch. Ja. Ey, wenn ihr irgendwie euch informieren wollt über irgendein Museum, ihr braucht eigentlich nur die Shownotes oder auch über irgendein Thema. Sag mal, ihr müsst ein Referat halten. Dann braucht ihr einfach nur in den Shownotes von Jörg zu folgen. Genau. Echt? Und ihr könnt natürlich dadurch auch das, was ihr alles so visuell, was wir uns anschauen, und es ist hier so auditiv, wie nennt man das? Mhm. Und dadurch wird das audiovisuell. Das ist der erste Multimedia-Podcast. Total abgefahren, Multimedia. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir noch eine CD-ROM-Version davon rausbringen. Genau. Für jede Folge. Genau. Mit so einem Hypertext-System. Hyper. Ja. Oh. Ja, ich wollte aber auch noch was sagen. Und zwar, wir haben Matthias wollte auch noch was sagen, Martin. Ja, wir haben nämlich auch Lob bekommen. Nochmal. Und zwar in Form einer Bewertung bei iTunes nämlich. Die war ganz lieb und sehr lang formuliert. Von, ich glaube, so einem verrückten Typ aus Hamburg. Ich weiß nicht, wer das ist. Das, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Negativ aufgefallen eigentlich. Ja. Trotzdem war das sehr, sehr nett. Und das könnt ihr könnt das nämlich auch bewerten. Das ist nämlich, wäre ganz schnucklig. Auf iTunes 5 Sterne geben. Die anderen Sternzahlen, die gehen auch, die sind ausgeschaltet bei uns. Ja. Gehen nur 5 Sterne und da freuen wir uns sehr. Das war wirklich so eine sehr, das war eine total nette Bewertung. Ja, ich will gar nicht wissen. Das war ein Kommentar bei uns auf der Website. Von dem Hamburger. Wir hatten auch jetzt mal einen Kommentar auf der Website. Genau. Hat sich einer verlaufen? Auch von einem Hamburger, jetzt habe ich, Nick hieß er, glaube ich, der auch ganz gute Sachen zu sagen hatte, zum Beispiel, wie kriegt man mehr Leute ins Museum? So habe ich das jedenfalls gelesen. Interessante Frage, aber die kann man natürlich jetzt nicht lösen. Ich meine, ich habe da eine Lösung für, liegt drüben in meinem Schreibtisch, aber ja, genau. Das machen wir dann vielleicht ein andermal. Sondersendung. Ja. Ja, genau. Und als allerletztes habe ich es mir noch aufgeschrieben, erklären, wie der Museum-Bug überhaupt funktioniert. Weil das haben wir nach der dritten Folge aufgehört zu machen. Also das Prinzip ist, ich, Martha und Matthias, wir latschen ins Museum. Der Esel nennt sich immer zuerst. Wir latschen ins Museum und... Es ist ja auch ein Erziehungspodcast hier. Oh mein Gott. Und gehen danach was essen und danach setzen wir uns sofort in und podcasten über die dann mehr oder weniger frischen Eindrücke, die wir aus diesem Museum hatten. Punkt. Bei einem Kaltgetränk gehen wir noch essen. Ja, hab ich doch gesagt. Du lernst jetzt, wie du zuerst sagen musst. Martha, du musst lernen, besser zuzuhören. Ich rede jetzt mal die nächste halbe Stunde allein. Okay. Nee, aber wir trinken auch Bier dabei. Das ist auch, gehört auch zum Prost. Ja, wir können ja nochmal trinken. Genau. Tschüss. Prost. Gluck, gluck, gluck. Womit wir jetzt den ersten Teil auch schon bewältigt hätten, würde ich sagen. Mhm. Und dann können wir mal kurz über, aber auch nur ganz kurz, über das Museum Neukölln sprechen. Ja, finde ich. Ich fand es generell erstmal ganz lustig, dass wir uns dafür entschieden haben. Wir versuchen ja thematisch immer so ein bisschen zu variieren zwischen Kunst und Geschichte und große Museen, kleine Museen. Ach, echt, machen wir das? Das habe ich so beschlossen. Das merkst du gar nicht. Das ist unterschwellig. genau. Okay. Und auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, mal so ein Regionalmuseum wäre ganz lustig. Da gibt's ja, wir sind ja ziemlich Berlin-zentriert aktuell noch, da gibt es ja das ein oder andere und wir haben uns erst für das Museum Neukölln entschieden, weil wir da ja quasi einen Local dabei hatten auch. Du guckst jetzt, also ich guck dich mir, an. Ja, wegen mir, ja. Ich bin vor 50 Jahren nach Neukölln gezogen. Und ja, du bist ja schon ein bisschen hier, ne? Ich bin ja schon ein bisschen hier, ja. Aber ich kenne mich ja auch mit Neukölln nicht aus. Und ich habe kurz überlegt, war ich schon mal im Museum Neukölln? Aber als ich dann ankam, stellte ich fest, nee, das habe ich mit irgendwas anderem verwechselt. Aber das ist doch ein ganz netter Einstieg eigentlich. Mit welchem Blick auf Neukölln bist du in diese Ausstellung gegangen? Mit dem Blick? Ja, also was hast du, welche Ausgangsbasis, welchem... Warte mal, bevor wir, wollen wir nochmal kurz sagen, wo es ist? Ich finde ja erstmal das. Kurz hin, wir behalten diese Frage im Hinterkopf. Wollte ich einmal den Markus Lanz machen hier und dann. Ich finde, also wir sind durch Neukölln geradelt, ja? Yeah. Man spürt es richtig so. Die Dönerläden, alles, ja? Man spürt es richtig. Also, auch die ganzen SUVs, die einen so an den Straßenrand drängeln und das spürt man, das Neukölln. Yeah. Und dann kommt man auf so ein tödliches, allertödlichstes Kopfsteinpflaster und man ist auf einmal in einer ganz anderen Welt. Ja. So. Genau, so voll lang. Ja. Schloss. Allee. Schloss Britz. Ja. Genau, in Britz ist auf es. Auf einmal ist man gar nicht mehr in Neukölln. Im Süden von Neukölln. Ja, ist das Neukölln? Das ist Neukölln. Das ist umbenannt worden irgendwann mal. Das hieß früher Britz und ist dann aber, als es irgendwie angegliedert wurde an den Rest Berlins, glaube ich, irgendwie sowas, ist es dann umbenannt worden in Neukölln. Kannst du es, ich glaube, es war Rixdorf. Britz. Ja, das ist richtig. Genau. Sehr gut. Das war ein Test hier. Genau, früher gab es mal, ich glaube, ein Dorf, so eine Gemeinde, Rixdorf, und dann ist die Stadt auch so durch die Industrialisierung stark angewachsen und dann hat Berlin die Rixdorf einen verschluckt. Und Britz gehört verschluckt. Zu Neukölln auch. Und Britz gehört zu Neukölln. Ja. Okay. Also wir merken uns Britz, Rixdorf und Neukölln. Genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall, da ist es, das gibt es ja mehrere Stellen in Berlin, wo man irgendwie noch so ein bisschen so die alte ländliche Dorfstruktur irgendwie in den Straßen und so wiederfindet. Und da ist es irgendwie extrem, weil das ist halt so ein alter Gutshof irgendwie mit großen backsteinigen Gebäuden. Da gibt es halt dieses Schloss Britz, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Das ist eher so ein Landhaus, ja, quasi ein herrschaftliches. Ja. Genau. Aber mit viel Geld irgendwie alles wieder schick gemacht. Ja. Ne? Oh, das sah total schick aus. Auf einmal war man wirklich, man ging so durch so ein Tor, nachdem man das Kopfsteinpflaster überlebt hatte, ging man durch so ein Tor und dann war da erstmal Riesenhof mit so alten landwirtschaftlichen Geräten überall und so Tieren und Palmen. Also ein sehr großer, riesig, offener Hof, ja, auch. Ne? Ja. Also man merkt, da hängen auch so Plakate rum für so eine Country-Folk-Veranstaltung. Also anscheinend nutzen die Fläche halt auch für so Musikgeschichten. Da ist irgendwo so eine Bühne mit dabei. So amphitheatermäßig fast schon. Genau. Pferde. Es gibt Pferdchen, es gibt aber auch so eine Uhre, die dabei. Es gibt Enten und Schafe. Ja, genau. Flocke. Flocke, das Flocke war ein bisschen ausgeflockt. Ja, genau. Ein bisschen müde. Da gab es auch Bürsten, mit denen man die Schafe bürsten durfte. Ne? Ja, die wollten aber nicht. Ja. Egal, auf jeden Fall. Wir wollten ja eigentlich zum Museum. Und das Museum, das ist da auch. Und das ist untergebracht in so einem, ja, eigentlich in einem ehemaligen Ställen. Ne? Da wurden halt die Tiere früher gehalten. Genau. Das konnte man innen drin auch noch sehen. Da gab es halt so, wie nennt man es so? Tröge. Tröge. Trogs. An den Wänden, wenn man darauf achtet, erkennt man es dann so hoch angebracht, so Tröge und so Ringe, um das Getier anzubinden, damit es da speisen kann. Genau. Genau, es ist sehr, sehr gut schön. Und in der Mitte auch so Säulen, hätte ich was gesagt. Nee, aber Balken. Genau, Balken, so aus Holz, viel die die Decke halten. Genau. Ja. Also man erkennt es allerdings erst auf den zweiten Blick, weil es so modern, so schick alles aussieht. Es ist super schick gemacht. Also es ist, glaube ich, echt viel Geld reingesteckt. Habt ihr irgendwas dazu gelesen? Genau, du bist doch mal so vorinformiert. Nee, ich weiß nur, das weiß ich jetzt, das Einzige, was mir eingefallen war jetzt dazu, war, dass es irgendwie in 80er Jahren ist es da reingewechselt. Das gab es auch schon vorher in anderen Formen. Aber nicht so schick schon seit den 80er Jahren. Das weiß ich tatsächlich alles nicht. Okay. Also vermutlich. Nee, das auf jeden Fall super neu, super schick alles, hat man das Gefühl. Auch die Ausstellung, ja, ist auch nicht so alt. Da muss man ja sagen, was auffällt ist, die Ausstellung ist ganz schön klein, ne? Also es ist zwar in einem großen Raum, also in dieser Scheune oder in diesem Stall. Ich meine, du kommst rein und denkst, du bist im Foyer, stellst dich raus und hier ist die Ausstellung. Ja, genau. Genau. Ja. Ja, aber das ist eine sehr nette Mitarbeiterin gewesen, die hat dann gleich gesagt, nee, warte mal, ja. Hier, das hier ist die Ausstellung und so funktioniert es übrigens. Und ist auch kostenlos. Ja, ist kostenlos, der ganze Spaß. Stimmt. Und dafür finde ich das ziemlich cool. Das Lustige ist irgendwie, also da wird ja in Neukölln irgendwie ausgestellt, so, aber man hat das Gefühl, man ist gar nicht mehr in Neukölln, während man in der Ausstellung ist. Ja, eben, das ist ganz lustig. Ja. Man ist auf einmal irgendwie so eine, also witzig ist eben, das ist ja gerade das vielleicht das Schöne an Neukölln, dass es so unterschiedlich ist. Weil witzig ist, man hat so ein ganz bestimmtes Bild von Neukölln und man erwartet, dass man das da bekommt. Oh ja, Neukölln. Neukölln. Heißes Pflaster. Ja. Da werden täglich Menschen auf der Straße umgebracht. Clans, die durch die Straßen marodieren. Ja. Und was gibt es sonst noch zu Neukölln zu sagen? Döner hast du ja schon erwähnt. Genau. Ich dachte auch, das wird hier der neue Sonntagabend-Krimi. Ja. Museumpark, Einsatz in Neukölln. Überhaupt nicht. Ja. Voll der Schicke. Nee, überhaupt nicht. Und es ist mehr so, also das ist in Charlottenburg, habe ich das Gefühl gehabt. Genau. Und jetzt komme ich aber vielleicht wieder zu deiner anfangs gestellten Frage zurück, Matthias, mit welchen Erwartungen ich da reingegangen bin. Ja. Nämlich, dass ich ein bisschen was über meinen Bezirk mehr erfahre. Mhm. Und ich hatte da so gedacht, was ich da gerne finden würde, ist so eine bisschen so eine kontingente Geschichte von Neukölln. Ich würde gern so dieses alte Rixdorf und dieses alte Neukölln, so wie es so gewachsen ist, früher irgendwie mal, da würde ich ganz gerne Informationen drüber haben und auch so ein bisschen so die Frage, wann ist Neukölln eigentlich irgendwie auch zu so einem migrantischen Viertel geworden? So. Und diese beiden Sachen oder Erwartungen, die sind so bei dem ein oder anderen Objekt, sind die mir auch ganz gut wieder aufgeschieden und erklärt worden, aber immer halt auch sehr spezifisch an den Objekten selber klebend. Aber da können wir nochmal vielleicht tatsächlich kurz mal drüber reden, wie die Ausstellung aufgebaut ist nämlich und ganz wie speziell. Sie so, ja, das ist ganz speziell. Das ist echt Titel super speziell. Erstmal. Ja. Ja, genau, es heißt irgendwie so 99 Mal Neukölln. Genau. Und die, das Konzept ist eben, dass sie 99 Objekte genommen haben, aus ganz unterschiedlichen Richtungen und Zeiten. Und die in, ich glaube, 6 unterschiedliche große Vitrinen ganz zusammengewürfelt gesteckt haben. Also weder chronologisch geordnet, noch vielleicht ein bisschen thematisch. Das war aber so ein bisschen so ein Puzzlespiel. Ja, das kann man sich da selbst zusammenbauen, wenn könnte man das vorstellt. Könnte man, aber weiß man nicht auf den ersten Blick. Also ich habe mich ein bisschen an das Museum der Dinge erinnert, als ich so ein Sammelsurium an. Ja, voll irgendwie. Okay. Also man muss sich vorstellen, es waren wirklich kleine Objekte. Also das war jetzt nicht irgendwie so ein Riesen. Also was war das Größte? Du hast nicht einen großen Dinosaurier da drin stehen. Naja, so halt mal, ne? Du hast einen riesigen Mammutkiefer. Naja, es ist ein Stückchen von einem Wollnas-Mammut. Also ihr müsst euch vorstellen, wirklich so, wir werden ja noch auf unterschiedliche Objekte zu sprechen kommen, aber wirklich ganz unterschiedliche Objekte in großen Vitrinen zusammen. Also nicht die Objekte immer in einzelnen Vitrinen, sondern eine große Vitrine und da sind ganz viele unterschiedliche Objekte. Aber weil du gerade angesprochen hast, Museum der Dinge, es ist nicht so gedrängt wie im Museum der Dinge. Es ist viel mehr Platz zwischen den Objekten. Wie gesagt, es sind nur 99. Im Museum der Dinge hast du pro Vitrine 99. So. Genau. Und vielleicht können wir, also ich versuche es mal kurz zu beschreiben. Also man hat diesen großen Raum, der ist so, weiß ich nicht, wie viele Quadratmeter groß, vielleicht 150 Quadratmeter ungefähr. Und man hat rechts und links an den Wänden 2 große Vitrinen-Schränke. Da sind Ausstellungsstücke drin. Und auf der Fläche dazwischen im Raum sind, ich glaube, 4 Balken oder 4 Säulen, die zur Decke gehen. Und an diesen Säulen sind jeweils so, ist so eine Rundvitrine. So eine Rundvitrine dran. Ja, die sind umbaut, diese Säulen. Das ist ein sehr gutes Verb. Das umbaut. Und an diesen runden Vitrinen dran ist noch eine mobile Medienstation, also eigentlich ein Bildschirm. Und man kann diesen Bildschirm sozusagen einmal rund um diese runde Vitrine herumfahren und dort, wo man mit dem Bildschirm stehen bleibt, werden auf dem Bildschirm quasi die Objekte gehighlightet, die man direkt vor sich sehen kann. Weil es gibt keine Objekttexte in genau. der Ausstellung, also an dem Objekt. Es gibt keine Schilder, es gibt keine Objekttexte, es gibt keine übergreifenden Texte oder sowas. Genau, das funktioniert alles über die Medienstationen. Und das dann, funktioniert aber auch gut. Ja. Das kann man gleich mal sagen an der Stelle. Also ich meine, diese Tablets oder Bildschirme, ist ja oft schwierig und man muss sich vorstellen, also stellt euch mal vor, so einer von diesen Bildschirmen fällt aus. Das geht halt gar nicht, nee. Weil dann was bestimmt alle Nase lang passiert. Genau, hast du keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Informationen. Das Schöne ist, es gibt noch andere extra Bildschirme, wo alle 99 Objekte jeweils zu sehen sind. Natürlich dann nicht in Verbindung, in Sichtachse zu dem jeweiligen Objekt. Aber es gibt eben noch so, ich glaube, 4 Stationen zum Hinsetzen, wie an so einem PC-Arbeitsplatz. Und dann noch einen großen Bildschirm mit einem Touchscreen nochmal davor. Genau, wo man auch nochmal alle 99 Objekte dann irgendwie auf dem Bildschirm hat. Aber dann in dem Fall halt nicht direkt vor sich, so wie das bei den anderen Medienstationen der Fall ist. Genau, und das ist ja, also das war so das Erste, was einem so auffiel, irgendwie keine Texte an den Objekten, die sind erstmal, stehen da einfach irgendwie erstmal rum und man, ja, und dann vereinzelt man sich so ein bisschen, ne? Ja, ich meine, jeder hat halt so seine, also eine Medienstation zusammen zu benutzen ist halt sehr schwierig, pardon. Weil jeder hat so ein eigenes Lesetempo, also sagen wir mal, wir stehen zu dritt vor einem Wandtext. Ja. Dann liest ja jeder in seinem Tempo, aber wir lesen trotzdem alle das Gleiche. Genau. Und dann unterhalten wir uns irgendwie drüber oder ha, guck mal hier oder was auch mal. Aber in einer Medienstation, wo man noch scrollt oder weiter tippen kann und so und das bedienen kann, weil es gibt immer mehr tiefere Ebenen da auch. Also einmal die Objektebene und dann geht man eigentlich immer tiefer rein. Also eigentlich, das fällt mir gerade ein, genau umgekehrt als bei allen, also als bei den Ausstellungen, wie ich das sonst so kenne. Bei den Ausstellungen, wenn man sonst so kennt, ist man so einen übergreifenden Text hat und dann geht man eigentlich immer kleiner bis zum Objekt. Mhm. Und da ist es eigentlich umgekehrt. Du hast das Objekt und dann hast du noch so ein Wissensnetz, so was so Hintergrundinformationen zu dem Objekt und dann hast du nochmal ein super Wissensnetz, so Hintergrundinformationen zu dem genau, zu so, einen. So haben die das benannt, ne? Also man. Ja, ja. Also das war so der Begriff, den das Museum Neukölln da irgendwie dafür verwandt hat. Aber eigentlich ist es so, wie du sagst. Übergeordnetere aber kommt dann erst. Ja. Sozusagen das erste Seite, Informationen zum Objekt, zweite Seite, dann ein bisschen weiter gefasst. Genau. Aber nicht nur zweite Seite, also teilweise hast du erst mal 3-4 Seiten Wissensnetz und dann kommt schwer, nur plastisch. Und dann kommt nochmal dieses Superwissensnetz, wie das hieß, nochmal mehrere Seiten, teilweise mit Videos, teilweise mit Bildern, teilweise mit Ton. Genau. Dann kommt eben noch so eine Quiz-Ebene dazu, die es zum Beispiel noch gab. Also man konnte da wirklich pro Objekt, was heißt ich, 15 Seiten durchscrollen mit Text, mit Unter. Mit Bild, mit anderen Medien, Ton, Film, Filme. Gab's also, super krass recherchiert, aber das macht es, das eingangs haben wir ja gesagt, mit dem Zusammen was erleben, das macht es super schwierig, da zusammen an so einer Medienstation zu sein, weil der eine will da hinklicken, der andere muss das Quiz machen, der andere möchte einfache Sprache, der nächste will. Achso, das gab es auch noch, Deutsch, Englisch. Easy, einfache Sprache. Fand ich auch sehr gut, aber. Also es sind halt super viele Ebenen, aber nur eine Möglichkeit, die Ebene zu erreichen. Und das ist die Station. Ja. Generell muss ich sagen, war ich sehr, sehr dankbar. Als wir reingekommen sind, wir standen quasi noch nicht am ersten Objekt. Da kam direkt die Mitarbeiterin, die, würde ich mal behaupten, schon ihre Erfahrung gemacht hat mit den Besuchern da und hat direkt gesagt, übrigens so und so funktioniert die Ausstellung. Ganz gezeigt, dass man diese Station eben um diese Vitrinen herum drehen kann, was man auch wissen muss. Der Witz ist, es gab ja diese breiten, diese langen Vitrinen an der Seite. Und Matthias hat fast das Museum auseinandergenommen. So ein bisschen. Ich wollte, das war auch also rumgeruckelt. Ich dachte halt auch, man könnte diese eine Medienstation ziehen. Ja. Und dann ruft die Kollegin so, this station can't be moved. Und ich so, ich hab schon verstanden. Und dann kam zurück, achso, sie sprechen ja Deutsch, alles gut. Und aber ich dachte halt auch so, okay, ich habe das jetzt gelernt, man kann diese Tablets verschieben. Nee, geht halt nicht überall, das muss man auch wieder wissen. Ja. Ja. Aber lass uns mal kurz bei dem, bei den Medienstationen bleiben. Also klar, haben wir schon gesagt, also man steht so vor der Mattscheibe und ist da so ein bisschen, liest da so ein bisschen für sich selbst und weniger mit anderen zusammen so. Jedenfalls war das so in der ersten Zeit, wo wir da waren, ne? Was ich allerdings irgendwie schon echt interessant fand, haben wir jetzt auch schon gesagt, aber so diese Tiefe, ne? Also, ich hatte das, wir können ja ruhig mal auch über Objekte sprechen, hatte das irgendwie bei einer, jetzt habe ich wieder vergessen, wie das Ding hieß, war eine Flöte. Und die wurde mitgebracht von einer kurdischen Familie, die in den 80er Jahren aus aus der Türkei geflohen ist. Und die dann in Neukölln halt eine neue Heimat gefunden haben. Und so der erste Objekttext oder der Objekttext war dann halt zur Flöte selber. Was ist das überhaupt für ein Ding und von wem stammt das? Und sozusagen die zweite Ebene war dann so, da ging es dann um die Familie. Das fand ich ziemlich gut, weil es irgendwie sehr biografisch war. Das habe ich an einigen Objekten irgendwie auch wiedergefunden. Da hatten wir uns persönlich auch. Genau, da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ich glaube, in der Folge über Museum Blindenwerkstatt Otto Weit. Dass so, also für mich, ich glaube für euch auch, diese biografischen Zugänge irgendwie auch immer sehr dankenswert oder sehr, also ich finde die immer gut, um mich irgendwie einer Thematik zu nähern. Ja, das hatten wir ja auch im Museum der Dinge voll vermisst. Ja, genau. Ja. Genau. Ja, da hat man sowieso ganz viel, also ich habe, egal, müssen wir nicht mehr drüber reden. Genau, dann ging es um die Familie und sozusagen nochmal eine Vertiefungsebene weiter ging es dann halt irgendwie tatsächlich dann auch um die Frage von Migration, von dieser Kurden-Thematik in der Türkei. Dann aber auch tatsächlich, das meinte ich gerade am Anfang auch, irgendwie um ein bisschen um Neukölln und so die, sagen wir mal, die Genese Neuköllns als Migrantenbezirk. So, und das fand ich halt eigentlich ganz gut. Und man konnte sich da irgendwie immer so oder ich habe mich da immer so weit vorgebohrt oder reingebohrt, wie ich wollte. Also ich habe dann oft auch einfach mir nur den Objekttext durchgelesen. Oftmals bin ich auch einfach nur auf den einfachen Text, leichte Sprachetext gegangen. So, aber manche Sachen haben mich schon so interessiert, dass ich dann auch irgendwie so zur dritten oder vierten Ebene irgendwie runtergestiegen bin. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ich fand es eigentlich auch, also am Anfang hat mich das total genervt, merke ich gerade, dass ich da stand und gesagt habe, oh, jetzt will ich einfach mal eine Einordnung und jetzt muss ich mir alles durchlesen und ich weiß nicht, wann die Informationen kommen, weil ich muss das alles irgendwie so durch. Aber inzwischen finde ich es, also wenn ich so drüber nachdenke, fand ich es eigentlich gar nicht so schlechten Ansatz, so vom Objekt aus in die mehreren Ebenen zu gehen, weil man dadurch auch so ein bisschen den Weg von einem von jemandem, der so eine Ausstellung macht oder von auch einem Sammler oder auch einem Kurator ja mitverfolgt. Also man hat so ein Ding und man muss sich beschäftigen, von wem kommt das? Man muss sich von beschäftigen, von welcher Zeit. Ja. Das ist eine Einordnung, man hat irgendwie diesen musealen Weg, den so ein Museum dann auch macht, sogar mit so ein bisschen nachverfolgen. Aber ich muss sagen, ich fand es auch gut, auch mit den verschiedenen Ebenen, weil ich gemerkt habe, das hat mich ein bisschen entlastet. Weil am Anfang bin ich hin und habe halt ein Objekt rausgesucht und habe angefangen halt ersten Text gelesen, weiter gescrollt, nächster Text. Und ich dachte, mein Gott, wann hört das denn auf? Noch eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite. Ich denke so, okay, was wollt ihr mir hier erzählen? Dann hat Martha mir irgendwann gezeigt, dass das oben, erkennt man das, wie sieht aus, wie so App-Icons, dass das eben diese verschiedenen Vertiefungsebenen sind. Es wird angezeigt, auf welcher Ebene man sich gerade befindet. Und dachte ich mir irgendwann, ach, ich bin in der super, super Mega-Ebene. Da muss ich gar nicht irgendwie fünfte Dimension. Da muss ich gar nicht. Die Powerkräfte von Matthias reichen da finde ich auch. Nee, habe ich gemerkt, das ist irgendwie nicht meins, da in der Phantomzone. Das kann ich mir sparen. Da habe ich gemerkt, irgendwann, okay, bei manchen Objekten reicht mir die erste Ebene. Im Easy. In Easy noch, am besten dazu. Und weil ich mehr lesen will, kann ich mehr lesen. Aber ich muss nicht alle Ebenen durch, sondern die erste Ebene reicht aus für die Basic-Information. Ja. Und das finde ich sehr entlastend, weil es sagt dann, okay, du hast gelesen, du hast dich informiert. Wenn du jetzt noch super viel Zeit mitbringst und entspannt bist, lest du noch mehr, aber es muss halt nicht. Ja, das stimmt. Was ich irgendwie noch nicht so richtig kapiert habe, war sozusagen die kuratorische Entscheidung, wie stellen wir jetzt diese Objekte überhaupt zusammen? Ja. Welches Objekt kommt neben welches? Also das ist so, wie du gerade gesagt hast, Martha. Also bei ein paar Sachen konnte man es irgendwie so erahnen. Also von dieser besagten Flöte zum Beispiel, die lag dann neben so einem Signalhorn irgendwie, da merkt man schon, okay, hier geht es irgendwie um Gegenstände, die aus denen Töne rauskommen sozusagen, ne? Irgendwie musikalische, im weitesten Sinne Objekte. Es gab auch so eine religiöse Ecke, aber es sprang einem nicht irgendwie direkt an, so, ne? Eben, und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil natürlich war das so eine kleine Schatzsuche, also man muss so, ich habe die Nähmaschine gesehen, sofort zur Nähmaschine. Also und dann habe ich die Puppen gesehen, den Puppen. Also ich habe so ein bisschen geguckt, wo zieht es mich hin? dann war das eine aus dem 18. Jahrhundert, eine aus dem 19. Jahrhundert, eine aus jetzt, genau. Das eine wieder aus dem 18. Zeitlich Jahrhundert. Zeitlich total wild zusammengewürfelt. Ganz wild zusammengewürfelt. Und dann zuerst habe ich gedacht, ach ja, cool. Und dann habe ich gemerkt, dass ich immer verwirrter werde, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich bin, dass ich diese Ordnung irgendwie schon brauche. Ja, es ist. Du hast dich auch immer so hilflos umgeguckt, habe ich gesehen. Ach ja? Wo bin ich hier? Hallo? Ist da jemand? Aber, hilft mir! Aber es ist, ich fand es ganz spannend, weil ich bin dann auch so, also zu einer Vitrine habe da geschaut, dann bin ich wieder zur nächsten, dann bin ich wieder zurück zur vorherigen Vitrine, weil ich doch mal was entdeckt habe, wo ich dachte, hey, das ist ja doch spannend. Ja. Aber was mir gefehlt hat, ist, also vielleicht habe ich es auch übersehen, keine Ahnung, aber so ein Einführungstext, wo dann steht, hier das aus deinem Mund, ja. Matthias, wirklich, dass ich das nochmal erlebt habe. Das, ja, ich, gut, das können man, auch aber das ist doch Video allem, sein. Nein, Leute, das ist mit allem so. Was du nicht hast, du weißt erst, was du vermisst, wenn du es nicht hast. Oh. Das ist echt so. Ja, wirklich. Kaffeebecher hast du das gelesen? Nein, ich war jetzt 2 Tage campen ohne Dusche. Ach so, ja. Nee, aber das war wirklich so, also es ist halt auch keine chronologische Ausstellung. Ich meine, der Trend geht eh weg von der Chronologie und so. Ja, das. Aber so bei so einer, ist es ja theoretisch, würde man ja so eine stadtgeschichtliche Ausstellung erwarten, die einem, die fängt irgendwo an, so beim Wollnershorn eben und hört dann hier irgendwie halt beim, was weiß ich, beim Friseurladen mit Ohrflambieren auf, so. Ja. Aber irgendwie ist das halt gar nicht. Und das fand ich irgendwie auch ganz angenehm, weil das hatte eben dieses Entdeckende und ich habe auch vorher zu Neukölln, ich habe kein Verhältnis zu dem Stadtteil, so. Ich komme aus meinem schwäbischen Bezirk da oben auf dem Berg irgendwie raus und tauche dann da so ab in die dunklen Gefilde, die Neukölln sind. Ja. Aber die eigentlich gar nicht so dunkel sind, wie man gemein im wenn du auf Schloss Brix bist, sind die überhaupt nicht dunkel. Aber Britz, ja. Brixdorf. Ich komme schon ganz durch Brixdorf. Schloss Brixdorf, ja. Ja, stimmt. Ich habe es am Anfang, für mich war das am Anfang sehr verwirrend, ne? Weil ich hatte halt erwartet, es gibt eine chronologische Erzählung über Neukölln oder Rixdorf oder wie es auch immer vorher dann auch geheißen haben mag. Und das hat mich irgendwie, ja, so eine gewisse Zeit irritiert, weil ich irgendwie nicht direkt die Sachen irgendwie gefunden habe, die ich eigentlich dort finden wollte, Stichwort Erwartung. Aber hinterher fand ich es dann doch gar nicht, habe ich mich da eigentlich ziemlich dran gewöhnt und hinterher fand ich es eigentlich auch ganz cool, mal so gar nicht zu lesen und gar nichts irgendwie über das Objekt sich genau anzuschauen und durchzulesen und einfach nur das Objekt selber sich anzuschauen und zu überlegen, was ist denn das jetzt überhaupt? Ne? Weil es gab doch schon auch einige Objekte, von denen ich, ne, wir standen ja vor diesen Kabitlampen und da haben wir auch überlegt, was ist das denn jetzt? Aber das war ganz cool, weil ich meine, du hast das mal als Second Screen Problematik bezeichnet. Ja. Und das hatte ich hier auch. Tatsächlich. Also das Problem, dass du läufst irgendwie durch die Gegend und hast halt irgendwie, hast du deinen Bildschirm, dann hast du dann, also das Objekt liegt exakt vor dir und du suchst dann auf dem Bildschirm dieses Objekt nochmal raus und dann wählst du es an und dann guckst du eigentlich nur noch auf die Abbildung des Objektes auf dem Bildschirm und liest auch den Text dazu, aber das Objekt selbst guckst du dir gar nicht mehr an. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil, also ich musste mich dann zwingen dazu, teilweise sagen, nee, lass mal den Text sein und geh einfach mal nur gucken. Ja. Und man sollte denken, hey, da ist kein Objekttext am, also ich habe da ja schon mal drüber gesprochen, dass ich die Tendenz habe, zuerst Objekttexte zu lesen und dann mir das Objekt anzuschauen. Du sprichst da eigentlich jede Folge drüber. Genau, so, das ist auch das Einzige, was ich zu sagen habe, das ist meine Botschaft. So, und das hast du aber hier ja gar nicht, weil eigentlich hast du hier keinen Text, sondern du könntest direkt aufs Objekt gucken, aber eigentlich suchst du das nächstbeste Objekt, drehst den Bildschirm so, dass es passt und dann bist du froh, nur noch auf diesen Bildschirm gucken zu müssen. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ja, obwohl auf dem Bildschirm tatsächlich, also da habe ich auch viele schöne und interessante Sachen gefunden. Aber ja, von den Fotos und den Filmen und so. Ja, genau, zum Beispiel. Also ich habe so nach, ich denke so drüber nach, dieses Durcheinander und so, was ja diese Ausstellung ist, ist ja hier ja auch. Also hier ist ja auch voll das Durcheinander. Eklektisch. Das ist eklektisch, ja. Vielleicht ist es das, das Abbild Neuköllns ist eben so ein Durcheinander. Ich habe mir auch überlegt, ob das nicht eben Absicht war. Wie hier ist eklektisch? Du meinst jetzt hier, wo wir hier sitzen? Bei mir oder was? Ja, hier ist sowieso alles eklektisch. Nee, aber so in Neukölln. Kann dieses... gleich auch gehen. Eklektisch. Ja. Aber ich dachte halt auch, dieses, dass es so dieses Durcheinander irgendwie abbilden soll. Also hey, guck mal das hier. Barbild, das Barbild. Diese Pflanzen, Neukölln. Die passen überhaupt nicht zu denen. Du hast nicht nur rote Geranien. Nee, aber Geranien. Ist das, ich, also ich weiß nicht, also habt ihr die kuratorische Intention verstanden danach, nachdem wir da drin waren? Also ich glaube auch nicht, dass das diesen, dass das jetzt diesen Sinn haben soll, dass es so eklektisch ist. Ich glaube, es soll die kuratorische Intention, so vermute ich, war, ey, wir machen mal was ganz anderes. Mhm. Also so lese ich das. Und als zum und was ich gar nicht so schlecht finde, bei so einem kleinen Museum sowas mal auszuprobieren. Weil sowas kannst du auch nur, ich fand 99 Objekte schon ziemlich viel für sowas. Also ich hätte das, keine Ahnung, mit 25 Objekten gemacht und da hätte ich auch alles geschafft. Mhm. Ich habe echt, ich weiß jetzt, also im Nachhinein habe ich vielleicht 5 Objekte von diesen 99, die ich mir merken kann, die ich einordnen kann, wo ich die Hintergrundgeschichte ein bisschen mir gemerkt habe und wo ich sage, aha, ja. Dann frage ich dich jetzt mal ab. Ja. So, also, nee, aber, Objekt 1. Aber vielleicht können wir, ja, sollten wir vielleicht generell noch ein bisschen erzählen, was es eigentlich so zu sehen gab? Ja, lass uns das gleich machen. Ich wollte nochmal, also deine Frage vielleicht nochmal versuchen zu beantworten. Also dieses kuratorische Dings. Ja. Die Krux dabei ist halt, man, oder ich habe mich bei unserem Besuch irgendwie echt viel einfach mit den Inhalten in diesen Monitoren beschäftigt. Und mir glaube ich, wenn ich mal alles zusammenzähle, so zeitlich irgendwie echt wenig so die Kombination von Objekten in Vitrinen und so angeschaut. Manchmal, wie gesagt, hat man das so gemerkt, so, ne? Da sind halt irgendwie gewisse Thematiken, Objektgruppen, wo man merkt, so das gehört so zusammen. Aber ich habe da keine Struktur irgendwie wiedergefunden. So, ne? Das hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass man ja eben halt auch alles nur über diese Monitore irgendwie erfährt und wenig so klassisch, ne? so Ausstellungsbereiche hat mit A-Texten, B-Texten, hast du nicht gesehen, so, ne? Das war vielleicht müsste man einfach nochmal hingehen und sich einfach nur mal die Objekte unter diesem Thematik irgendwie anschauen. Vielleicht brauchst du das aber auch, weil ich fand so, die klassischen Highlight-Objekte, die gab es halt auch nicht. Ja, also es war alle eher, also erstmal, man kann erstmal sagen, ich fand die Bierflasche super. Die meisten Objekte oder eigentlich fast alle kamen so aus dem alltäglichen Gebrauch. Ja, ja, das stimmt. Und hatten insofern einen Bezug zu Neukölln, dass sie entweder irgendwie aus dem Umkreis kamen oder von den Leuten benutzt wurden oder hier produziert worden sind und sowas. Insofern hat man schon sehr viel über im Nachhinein auch über das Viertel, über den Bezirk gelernt, aber oder mitgenommen. Aber im Grunde weiß ich jetzt immer noch nicht wirklich die Geschichte von Neukölln oder ich habe nichts Großes Ganzes mitgenommen. Ja. Ich habe immer nur so punktuell, also ich hatte mich mit diesen Religionssachen, ich bin so vorgegangen. Ich habe zuerst einfach mal gedacht, ach, ich gucke mir mal punktuell was an. Dann bin ich da nicht weitergekommen. Ich merkte, es ist alles so unterschiedlich. Dann habe ich mir mal extra 4 oder 5 Objekte angeguckt, die direkt nebeneinander standen. Mhm. Das waren zufällig eben dieses Tanztuch, dieses Rot, das war so ein rotes Chiffontuch, was man vor allem, also was der Vortänzer benutzt bei türkischen Hochzeiten. Und dann ging es um diese türkische Hochzeit von diesem Paar und wo sie sich kennengelernt haben und alles ganz toll und wie die Freundinnen oder die Cousinen erzählen, wie toll das alles war. Und auch sehr interessant. Und daneben war so ein kleiner, war das ein indischer Gott? Nee, du meinst diese, was? Vishnu, kleine, dieses ja, diese nee, Elefant? Ja, oder so. Nee, das war nicht Vishnu. Du meinst dieses kleine, kleines, wie heißt denn das nochmal? Statuette. Aber von ihm, oder? Das war ein hinduistisch. Ja, ja, so ein Elefant. Genau. Das, ja, das ist der, der bei Abu bei den Simpsons auf dem und das, und das da habe ich dann so, so eine Erinnerung, aha, die wollten jetzt hier so ein Tempel bauen, ja, in der Köln. Hast du mir dann gesagt, ja, das haben sie auch gemacht. Das ist, na, das hat oder Jahren, es ist in der Planung. Das, in, ja, und dann war da halt noch so ein Grabstein und das war so die Religion-Ecke. Vergessen. Ja, und da hatte ich so ein bisschen die Zusammenhänge oder auch so ein bisschen so, aha, ja, so viele Religionen und interessant. Ach ja, das, diese böhmische Haube, das fand ich immer, das fand ich echt noch ganz spannend. So eine, das war so eine Spitzenhaube, was Mädchen getragen haben, auch bis in die 60er Jahre, die eben in diesem böhmischen Dorf. Dorf? Ja, nee. Ja, heißt nee, in diesem heißt es böhmisches Dorf? Ja, ich glaube schon. Gelebt haben. Und die haben auch richtig, die haben, viele haben, was ist das, Tschechisch? Ja, ja. Ne, ja. Gesprochen. Ja. Mhm. Und hatten eben diese, das war, wo ich dich gefragt habe, ne, mit den unterschiedlichen genau. Religionen und so. Und das, das fand ich super spannend, weil da, wo ich dachte so, krass, ja. Genau, diese ganze Religions-, auch Vertreibung aus Böhmen im 18. Jahrhundert sogar schon, mhm, ja. Das gab es ja früher und die hatten dann eben hier Religionsfreiheit und pipapo. Und das fand ich eigentlich ein schönes, so eine schöne Zusammenstellung von Objekten, die was miteinander zu tun hatten. Und ja, da ich das bei den anderen überhaupt nicht hatte, war ich da echt was verloren. Ich war wirklich ein bisschen verloren mit allen Objekten, weil die irgendwie. Ich hätte mir gewünscht, dass das eine Objekt auf das andere vielleicht so ein bisschen hinweist und dass man dann so reingezogen wird. Und so hat man eigentlich, es wurde man immer nur in ein Objekt aber reingezogen und dann ist, wieder in das nächste ja, reingezogen. Ja, das ist halt auch, ich meine, der Titel der Ausstellung ist 99 Mal Neukölln. Und das sagt ja eigentlich auch schon, das zeigt ja auch vielleicht auch schon so ein bisschen den Anspruch der Ausstellung, nämlich nicht irgendwie die große Neukölln-Geschichte zu erzählen, sondern 99 kleine Neukölln-Geschichten zu erzählen, die man durchaus auch unabhängig voneinander lesen oder wahrnehmen kann, die aber natürlich überall auch wieder ihre Verbindungen haben. So, ne? Und eine Verbindung, wo du es jetzt gerade sagtest, Martha, fand ich irgendwie ganz gut, weil, also das mit dieser böhmischen Haube habe ich nämlich nicht gelesen, aber da finde, nach dem, was du jetzt erzählst, finde ich wiederum so ein bisschen die, so diese Neukölln, Rixdorf als Migrationsbezirk, diese Sache schon wieder, ne? Weil, ja, weil Neukölln halt seit seiner Existenz oder auch Rixdorf und so weiter halt auch immer irgendwie ein Einzugsgebiet war für Leute von außerhalb, also ganz Berlin, ne? Und Rixdorf oder Neukölln halt vielleicht auch einfach besonders. Also da, wo irgendwie die Leute heute irgendwie Arabisch, Türkisch, hast du nicht gesehen, sprechen, waren es halt einfach früher irgendwie die anderen Sprachen, wie Tschechisch oder Polnisch oder was auch immer, ne? Mhm. So. Also da sieht man vielleicht so Kontinuitäten vielleicht auch drin, aber das ist jetzt nur so ein spezielles Ding. Darf ich noch eine Sache sagen? Ich finde es trotzdem schwierig, wie die herangegangen sind, weil ich habe bei jeder Ausstellung, egal wie klein die ist, immer eigentlich das Bedürfnis, selber auswählen zu dürfen und selber entscheiden zu wollen. Ich will selber entscheiden, es interessiert mich das und das und darüber will ich mich mehr informieren. Und da war es ein bisschen andersrum. Ich musste erst mal gucken, aha, worum geht's denn da eigentlich? Und dann konnte ich erst, nachdem ich fünf Ebenen weitergeguckt habe, entscheiden, ach, das interessiert mich oder das interessiert mich nicht. Und wenn jetzt aber das irgendwie thematisch wenigstens ein bisschen geordnet wäre, dann könnte ich sagen, aha, da ist Kunst in Neukölln oder da geht es um Religion oder ja, dann könnte ich gleich Versteh dahin ich. Gehen und könnte da mehr eintauchen. Ja. Also ich bin ganz zwiegespalten, was das angeht. Ich glaube, was Jörg gerade meinte mit dem, es geht irgendwie 99 Mal Neukölln, ich glaube, das ist vielleicht wirklich der Anhaltspunkt. Also ich habe nicht das Gefühl, die sagen dir in der Ausstellung, das ist übrigens Neukölln und so funktioniert Neukölln, da kommt Neuköllner, ja, sondern die zeigen dir so Auszüge und sagen, auch das ist Neukölln, auch das ist ein Teil von Neukölln, auch das war mal Neukölln. Die sagen dir auch nicht, wie es heute ist. Also ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung, dass ich hier rausgehe und kann mich jetzt durch Neukölln bewegen und habe jetzt ein besseres Verständnis hier dafür. Also voll in Neukölln, ich habe ich weiß jetzt weniger als vorher. Aber ich kenne dich, Alter. Genau. Ich weiß, wo du herkommst. Genau. Du gehst doch mit dem Mammut damals. Was war denn mit dem Mammut? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Nein, das war das Wollnatz. Ach, das ist alles das Gleiche. Die haben sich doch alle, naja. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist wirklich so. Ich habe das Gefühl, ich habe so kleine Geschichtchen und so kleine Eckchen irgendwie mitbekommen, aber ich habe immer noch nicht verstanden, was hier so passiert. Ja, hast du verstanden, was am Prenzlauer Berg passiert? Ja, ist halt wie den Schwaben. Ach so, ja gut. Habt ihr auch ein Bezirksmuseum? Da ist Prenzlauer Berg Erlebnisparadies. Erlebnisbad. Aus dem Spätzlemuseum, deutsches Spätzlemuseum. Ja. Nee, aber die Bio-Company. Ja, genau. Ja. Oh, jetzt habe ich mich verstanden. Genau. Schnell noch. Aber das finde ich ganz spannend. Und ich weiß, wie gesagt, man kommt, tappt da so rein. Ich bin auch erstmal zielstrebig zum ersten Objekt gelaufen, was halt irgendwie so am nächsten war. Ja. Und danach steuert man dann, guckt man schon so ein bisschen, man fängt an auszuwählen. Ich habe ja bei so Ausstellungen, die dann irgendwie heißen 99 Mal oder 100, ja, habe ich immer die Tendenz, dass ich irgendwann denke, verdammt, muss ich jetzt alle gesehen haben, damit ich am Ende mein Panini-Heftchen voll habe. So. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, ist jetzt auch wurscht. Und dann bin ich irgendwie zum, wie heißt der, zum Britzer Prinz? Nee, wie heißt das? Hieß der nicht so? Doch, ja. Ja, so, der war dann irgendwie Grab aus dem 5. Jahrhundert mit so einem Kamm drin, so noch aus Horn oder sowas. So, das gefällt mir dann wieder, so Archäologiekrempel, andere Sachen, so diese Puppen, die Handpuppen oder was das da waren, die habe ich links liegen lassen, die habe ich mir gar nicht angeschaut. So. Und andere Sachen dann wieder. Also, ich habe gemerkt, man muss auch nicht sich da alles anschauen. Der Matthias interessiert sich nämlich nicht für Puppen. Nee. Für Püppchen. Genau. Wollen wir mal über Objekte sprechen, die euch gut gefallen haben? Also wollen wir uns mal einfach mal irgendwie auf die Objektebene bewegen? Nein. Ja. Ich finde es so schwierig mit dem gut gefallen, ehrlich gesagt. Ja? Was hat dich denn, du hast gesagt, die Nähmaschine hat dich magisch angezogen. Naja, ich finde Nähmaschinen cool. Da habe ich gesagt, ja cool, eine Nähmaschine. Aber ja. Ich habe hier drüben übrigens so einen Nähmaschinenladen, der verkauft nur Nähmaschinen. Nähmaschinenshop.de. Ja. Ja, siehst du, das ist auch ein Teil von Neukölln. Ja, das ist schon der 100 Mal Neukölln, nicht 99 Mal. Nein, also das ist eben das, was ich so schwierig finde, weil klar hat mich die Nähmaschine angezogen und dann habe ich das gelesen und ja, mit Heimarbeit und Pipapo und, ach, Pipapo habe ich jetzt schon mal gesagt. Heimarbeit? Heimarbeit. Kann ich auch zu Hause haben. Das ist wieder gegangen. Oh Gott, Entschuldigung. Martha stirbt gerade 1000 Tode gegenüber. Also, ich hab das dann gelesen und habe das Objekt dann nicht noch mehr geschätzt, ehrlich gesagt. Hm. Also, was ich richtig cool fand, war so eine Mütze, so eine schwarze Mütze, wo auf Arabisch was drauf stand. Ah ja, die habe ich auch gesehen. Ah, die wollte ich mir noch. Die Rüdli von der Rüdli. Ach echt, scheiße. Ja. Jetzt musst du nochmal hin. Da muss ich nochmal hin. Entschuldigung, ich muss nochmal. Hast du bestimmt verkauft. Ja, das war ein cooles Objekt. Also ging es ja, ne, Rüdli-Schule ist ja vor 10 Jahren oder so. Ich habe daneben gewohnt, als das da losging. Ja, erzähl doch mal ein bisschen, was du da gemacht hast. Die ganze Straße war voll mit Reportern, die irgendwie jeden interviewen wollten auf Teufel komm raus. Und also das Interessante ist, dass sie jetzt inzwischen so eine Mode, fast so wie so ein Modelabel haben. Ja. Und die haben eben angefangen mit so T-Shirts bedrucken, machen sie glaube ich auch immer noch. Hatten eben auch diese Mütze herausgebracht, wo auf Arabisch Rüdli drauf steht. Und dann waren so Fotos von Schülern und die eben so modeln und dann eben ihre Klamotten eben. Und auch so ein bisschen der Stolz dieser Schüler jetzt, was sie so haben. Und das fand ich so sehr persönlich und das fand ich irgendwie auch so bezeichnend, weil es so eine, auf ganz vielen Ebenen hat diese Mütze gesprochen. Also auf dieses, wie ist das Schulsystem, also wie hat sich das Schulsystem verändert, weil es irgendwie, die Rüdli-Schule war wohl in den 20er Jahren voll die Reformschule und die haben so ganz viele soziale Projekte ausprobiert. Vorher war es so, ging es nur um Disziplin und Drill und so und da sollten eben Lehrer diese Gemeinschaft unterrichten und so. Das fand ich super interessant, weil jetzt alle Leute kennen das dann halt nur aus den Medien irgendwie so, Schule. Ja. Und dabei kommt es aus so einer super reformpädagogischen Bewegung und weil eben sich das der Bezirk aber vielleicht so auch so gewandelt hat, wird es dann auf einmal zum Brennpunkt und was die Schule dann aber dann daraus macht, ist wieder was total Soziales und was total Gemeinschaftliches, eben diese Mode kreieren und dann auch zu präsentieren und zu verkaufen. Genau, weil der Bezirk da einfach irgendwie auch Kohle reingebuttert hat und eine Schule weiter ist, aber der gleiche Scheiß am Start wie früher. Voll die Vorzeigeschule, ne? Alle wollen jetzt plötzlich das. Das ist der Campus Rüdli, heißt das jetzt. Oh, natürlich. Sorry, aber ich habe dich unterbrochen. Nee, also, aber es, das also, fand ich ganz interessant. Genau, es weil, gab also ja. doch ein Objekt, was ich, wo du irgendwie eine schöne. Aber das ist alles ja so ein Zufallsfund gewesen. Ja, klar. Also es ist ja. echt so ein. Aber ja. das finde ich bei diesen Ausstellungen. Also es gibt ja so Ausstellungen, da geht man hin, weil man weiß schon, die haben das und das Objekt. Das ist so, weißt du, so wie wenn ich ins Bode-Museum gehe, so, geht so Alexander Münzer so. Das ist so, ja, und das hast du halt hier nicht. Du gehst so rein, denkst du, was ist das für ein Kram? Ja? Da würde ich nie hingehen. So, aber du gehst da rein, denkst, was ist das? Und dann, du brauchst wirklich diese Tablet-Bildschirm, was auch immer, Informationsebene, damit das Objekt plötzlich zu dir spricht. Also wenn ich die Mütze nur so gesehen hätte, ich dachte, was steht denn da drauf? Das kann ich nicht lesen. Ja, so wie ich halt klinge, ne? Und dann, aber dann habe ich das gelesen, dachte, das ist super spannend. Ja. Oder du hast diese Bierflasche angesprochen. Ah, ja. Irgendwie ja, 1902 oder was? Oder 19, irgend sowas. Ich weiß nicht mehr, von wann das war. Jahrhundertwende. Willst du die Geschichte erzählen? Du kannst so gut Geschichten erzählen, okay. Matthias. Also es begob sich aber zu der Zeit, dass das Thema ist Kaminbau und anscheinend haben Kaminbauer wurden unter anderem Öfen oder nicht? Ja, oder Kamine? Nee, also es wird ja ein Kamin gewesen, dann muss ja gemauert werden. Sorry, ich unterbreche dich jetzt nicht mehr. Was? Der erzählt jetzt die Geschichte. Ein Witz, ne? Genau. Es ist auf jeden Fall irgendwas zum Heizen. Ich erzähle dir eine Geschichte, die du nicht da ablehnen kannst. Und auf jeden Fall hat man eben, wurden diese Handwerker, die diese Kamine oder Öfen, das war eins von beidem, gebaut haben, die wurden unter anderem bei ihrer Handwerkstätigkeit entlohnt in Bier. Und es war wohl so, dass wenn der Auftraggeber zu knausrig war, hat man ihm eine Bierflasche eingemauert. Eine leere. Und die hat wahrscheinlich durch die Zugluft, die da entsteht und so, hat die angefangen zu pfeifen. Das hat wohl super genervt, die Leute, und sollte verhindern, dass die Leute das wieder machen beim nächsten Mal. Super geil. Das ist eine super Geschichte. Und man hat die dann irgendwie 1950 hat man die entdeckt in so einem Ding beim Umbau. Super geil. Aber da musst du drauf kommen. Und du stehst da wohl diese Bierflasche, nichts. Was ist das? Ja, Bierflasche? Ist noch so ein bisschen Mörtel. Ist da noch dran drauf? Nee. Und dann stellst du fest, das ist super spannend. Ja. Und dann ist es aber auch noch von der gleichen Brauerei, die dieses Kindle-Bier zuerst gebraucht hat. Genau. Pilsener Brauart in Berlin. Ja. Super spannend. Aber das, wenn du da nur davor stehst und diese Bildschirmebene nicht hast, keine Chance. Denkst du ja, es ist eine alte Bierflasche mit ein bisschen Mörtel dran. Genau. Ja, genau. Dann ist das Kunst. Ja. Ja, lassen wir darauf ein Bier trinken. Mein Bier ist leider leer. Aber schon egal. Ist schon mal leer. Was ich auch total cool fand, war diese Schallplatte mit dem Karstadt-Werbesong drauf. Da konnte man sich nämlich dann auch hinterher, also man konnte sich auch den Werbesong dann irgendwie anhören natürlich. Ich muss jetzt gerade nochmal gucken, wie der hieß. Alles, was zur Frau gehört, war nämlich der Werbesong. Und genau, Schellackplatte. Und da ging es dann halt um, ja, das Karstadt, aber vor allen Dingen dann auch Karstadt am Hermannplatz. Und das fand ich halt auch so abgefahren. Also da gab es dann hinterher auch einen Film irgendwie zu dem Karstadt am Hermannplatz, wie es halt 1926 aufgebaut wurde. Und das sieht ja irgendwie aus wie so eine, weiß ich nicht, kleinere Form vom Empire State Building. Ja. Zwei große Türme in der Fassade. Zwei Mini Empire State Buildings. Also sagen rechts. Das modernste Kaufhaus der Welt, ne? Also nee, Europas. Europas der Welt. Auf jeden Fall ein richtig großes Ding. Man sieht in den Videos halt auch, also in den historischen Aufnahmen, das haben die dann irgendwie von diesen Türmen herunter gefilmt auf Neukölln. Ich konnte halt überall meine Straßen, wo ich tagtäglich irgendwie herfahre, irgendwie wieder entdecken. Und halt auch, wie riesig das irgendwie gewesen ist. Wenn du heute da bist, ich meine, da ist immer noch Karstadt. Und ich glaube, es gibt auch Pläne, das irgendwie so ein bisschen historisch wieder in die Richtung zu bewegen. Genau, diesmal der neuen Investor. Und die wollen halt diesen Hermannplatz dadurch auch noch ein bisschen freundlicher gestalten, erstmal so, und eben wieder das so ein bisschen hochziehen, die Türme wieder aufbauen, die Dachterrasse wieder herrichten. Ja, genau. Bald sieht es so aus wie hier im Britzer Schloss. Das wird genauso. Genau. Und was ich da irgendwie so interessant dran fand, das war so meine zweite Erwartungshaltung, die ich auch irgendwie hatte, als ich da hinkam. Also so dieses alte Neukölln, wie es mal gewesen ist, irgendwie zu sehen, so auf historischen Fotos und so, sowas hatte ich mir schon irgendwie gedacht und das habe ich da auch wiedergefunden. Und da gab es ja tatsächlich, also jetzt nicht nur irgendwie 1926 Karstadt und so, sondern halt auch so alte, so Aufnahmen vom Hermannplatz, die so um die Jahrhundertwende sind, wo das alles noch so total dörflich ist. Ja. Ja, Genau, das meintest du ja auch noch, ne? So wie abgefahren, irgendwie 15 Jahre vor diesem Metropolis Hermannplatz mit Megakarstadt und so, alles irgendwie mit Lichteffekten nachts und ne, irgendwie der totale Zivilisationswahnsinn, sind 15 Jahre davor, ist es halt einfach irgendwie so ein, ich will jetzt nicht sagen Dorfplatz, aber halt irgendwie so niedrige Häuschen, ja. Alles total gemütlich und so, und da ist halt irgendwie nichts davon zu sehen. Und was ich an diesen alten Fotografien oder auch Filmen halt auch immer so abgefahren finde, das ist auch jedes Mal, wenn ich irgendwie in den U-Bahnhöfen hier stehe, mir die so historische Aufnahmen da irgendwie anschaue, irgendwie wie breit diese Straßen sind. Es gibt halt einfach keine Autos. Mhm. Das ist so abgefahren, ja. Irgendwie, wie breit und licht diese Straßen sind. Klar, die Bäume sind halt alle noch niedriger, weil sie irgendwie gerade erst gepflanzt worden sind. Aber es gibt halt irgendwie keine zugeparkten Straßen. Es sind große, breitflächige Alleen und so. Finde ich totaler Wahnsinn. Ja. Apropos, das möchte ich vielleicht noch erwähnen an dieser Stelle. Für alle, die tatsächlich mal planen, da hinzugehen ins Museum Neukölln. Ja. Es gibt nämlich, apropos Fotografien, einen kleinen Insider-Tipp. Wenn ihr nämlich reinkommt, direkt auf der linken Seite, da gibt es eine kleine Wand mit lauter schicken Fotografien drauf. Man denkt, Postkarten. Ja, Postkarten. Man denkt, ach, wie schön, alles schwarz-weiß, top. Und da sind eben genau diese Bilder zum Beispiel da drauf vom Hermannplatz, genau. Und so weiter. Und da sind wir darauf hingewiesen worden. Die eine Mitarbeiterin hat gesagt, die können Sie sich mitnehmen. Und da sind Nummern hinten drauf, die merkt man sich. Dann geht man zur Kollegin und sagt, guten Tag, ich hätte gerne die Nummer 85. Na, so viel gibt es gar nicht, aber Nummer so und so viel. Und dann sucht die einem raus, kosten nichts, kann man mitnehmen. Es sind ganz tolle Fotos dabei. Ja. Also das finde ich eben auch wirklich toll, dass dieses Museum kostenloser Eintritt, diese Postkarten kostenlos, das ist alles so niedrigschwellig. Also es ist, ja. Und auch von den Objekten her natürlich sehr niedrigschwellig, weil man kann eigentlich mit fast allen Objekten was anfangen, weil man damit irgendwie, weil man das schon mal gesehen hat oder weil das irgendwie einem was sagt. Das finde ich super wichtig, gerade bei so einem, ich kann mir vorstellen, ja, dass man auch mit einer Schulklasse da hingeht oder die haben ja auch. Ja, die machen da auch sehr viel. Wollte ich gerade fragen. Also, ja. Ich stecke da jetzt auch nicht so ganz drin, ich habe mir jetzt nicht alles angeschaut, was die machen, aber was ich ganz spannend fand, die haben eine abgeordnete Museumslehrerin, aktuell, das ist eine Lehrerin. Es ist ja so, wenn man im öffentlichen Dienst als Lehrer, glaube ich, vor allem tätig ist, dann hat man die Möglichkeit, für einen begrenzten Zeitraum in einer anderen Einrichtung des öffentlichen Dienstes zu arbeiten, und die haben eben eine Museumslehrerin, die quasi als Museumspädagogin arbeitet und dann eben auch wohl mit der Community und vor allem eben auch für Schulklassen diesen Ort so aufbereitet und Aktionen durchführt, dass man da eben einen Zugang bekommt, was glaube ich auch echt hilfreich ist. Also ich glaube, ich fände es schwierig aus meiner Perspektive, wenn ich da einfach mit einer Schulklasse irgendwie aufschlage, du hast diesen verhältnismäßig kleinen Raum vorne und sagst, so, jetzt lernen wir mal was über unser Neukölln. Ja. Dann stehst du da und denkst dir, was, wie, wo fange ich an, wo höre ich auf? Und da, es ist echt wichtig, dass du da wieder an der Hand hast, aber nichtsdestotrotz eignet sich das Haus, glaube ich, auch mit diesem eklektischen Ansatz, auch gerade für Leute vielleicht mit unterschiedlichem Background dazu, dass jeder aus seinem Bereich so ein bisschen was entdeckt und irgendwie was erzählen kann. Das finde ich ganz gut. Was man vielleicht auch dazu noch sagen muss, ist, also, dass die Ausstellung und so, das findet ja alles im Erdgeschoss statt. Und dann kann man noch eine Treppe hochgehen und da gibt es den sogenannten Geschichtsspeicher. Das ist eigentlich eine Zusammenführung, ich glaube, von dem Archiv. Also die haben ein Archiv dort. Bibliothek ist da, glaube ich, auch bei. Und man kann sich da, also das ist jetzt nicht frei zugänglich, aber man kann sich halt irgendwie anmelden und sagen, ich möchte halt gerne in dieses Archiv rein. Und es ist halt, glaube ich, so habe ich es mitgeschnitten, jetzt nicht nur so ein Archiv für grauhaarige, nee, polundertragende Wissenschaftler, sondern eben halt für alle. Ja, das ist, oder? Also das ist ganz spannend. Also wenn man auf der Webseite ein bisschen rumliest, dann sieht man auch, die verstehen sich selbst als Ort für das Speichern und Aufzeichnen Neuköllner Geschichte, ja, genau. oder Geschichten vielleicht eher. Also ich dachte, als ich das gelesen habe, das müsste wahrscheinlich vielleicht eher Geschichtenspeicher heißen, wahrscheinlich sind das so Einzelgeschichten, die da gespeichert werden, was sich ja auch den Objekten zeigt. Ja, das sind so Einzelgeschichten. Aber das finde ich ganz spannend und finde ich auch einen guten Ansatz, dass man sagt, okay, irgendwas ist besonders hier bei uns im Kiez und das sollten wir irgendwie, speichern, bewahren und einen Zugang ermöglichen. Ja. Das finde ich ganz cool. Ja. Genau, und ich glaube da, ich meine da auch irgendwie gelesen zu haben, dass da auch vieles mit Schulklassen oder so möglich ist. Okay. Ja. Ich habe mal eine generelle Frage vielleicht noch an euch. Und zwar, ich tue mir manchmal so ein bisschen schwer mit so Stadtteilmuseen generell. Oder ja. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel, jedes Dorf hat ja gefühlt so sein Dorfmuseum. Das ist irgendwie, da gibt es irgendwie Geld dafür und deswegen wird das da überall gebaut oder so. Ja. Und ich meine, Berlin ist vielleicht auch nochmal besonders wegen der Größe, aber... Ja, aber es ist ja auch aus einzelnen Dörfern. Das ist doch auch einfach so dörflich alles, ja. Oder? Aber habt ihr das Gefühl, jeder Stadtteil in Berlin oder in allen Großstädten bräuchte ein eigenes Museum oder nur oder was? Wie seht ihr? Naja, das Ding ist halt, also keine Ahnung, jeder Stadtteil, also ich meine, die Stadtteile sind ja auch mehr oder weniger willkürlich gezogen. Irgendwie die letzte Aufteilung von Stadtteilen war ja irgendwie, keine Ahnung, 2005 oder so, ne? Also ich finde es schon nicht doof, wenn ein Bezirk sagt, wir möchten gerne irgendwie ein eigenes Museum haben, um da so ein bisschen die Storys der Bezirke zu erzählen. Finde ich eigentlich positiv. Ich finde es voll wichtig, dass man mit dem Ort, wo man lebt, sich irgendwie versucht zu identifizieren. Also ich bin ja zugezogen und ich weiß, dass in meiner Heimatstadt, ich identifiziere mich total. Ich bin da groß geworden, ich habe die Tradition mit. Du kommst aus Düsseldorf, ne? Ja, Matthias. Das kam aber jetzt. Ich rede nicht mehr mit dir. Also, und ich finde für Zugezogene, also gerade weil Berlin so ein super Zuzugsstadt und so weiter. Sammelsurium, genau. Bundespotpourri. Und Neukölln, ja auch sehr. Und gerade für die, also auch für die, die sich einfach nur hier aufhalten, also noch nicht mal hier wohnen, finde ich schon ganz interessant, dass man so sieht, was war hier vorher, wer lebt hier noch, mit wem habe ich es hier zu tun, wie sah das hier aus, also gerade wenn man eben nicht diese super Tradition mit der Muttermilch irgendwie so eingesogen hat, finde ich total wichtig und ich finde es auch unter dem Aspekt super wichtig, dass sich ja viele Communities so super geschlossen bilden und dann auch nur ihre Art kennen, also Schwaben am Prenzlauer Berg. Schwaben am Prenzlauer Berg, genau sowas. Dass die auch erfahren, ach nee, es gibt auch noch andere Leute, die hier wohnen. Ja. Oder es haben hier auch mal andere Leute gewohnt. Ja. Und ich finde sogar eigentlich solche superregional, sage ich jetzt mal, also solche Bezirks- oder Stadtteile, Museen, gerade für Schulklassen oder gerade für Leute, die hier leben, noch viel interessanter als jetzt so der große Deutschland, was ist Deutschland oder was auch immer, also diese großen Bildungstempel. Ja, so. Genau. Ich meine, ich wohne auch jetzt schon irgendwie einfach relativ lang in dieser Stadt und ich meine, ich merke das halt irgendwie schon, dass halt irgendwie unterschiedliche Bezirke halt auch einfach, ne, das sind unterschiedliche Welten. So, und diese Welten haben halt auch unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Also von daher würde ich sagen, ich bin immer stark dafür, wenn ein Bezirk gerne seine eigene Geschichte erzählen will. Wieso nicht? Was ich da vielleicht final noch zu sagen wollte, ist halt, dass es halt einfach auch spannend ist zu sehen, wenn das Haus überhaupt anspricht. Ich meine, wir waren jetzt am Dienstagnachmittag irgendwie da. Ja. Es war wirklich nicht viel los. Das Haus, denke ich, verträgt auch keine großen Gruppen. Das heißt, es war total entspannt, da durchzugehen. Aber ich habe dann schon gedacht, okay, wer kommt hier eigentlich her? Und ich würde sagen, es sind gerade noch Sommerferien, muss klar, man dazu sagen. Aber, ne, aber ich denke so, wenn du irgendwie so Touri bist in Berlin, dann bist du vielleicht auch im Märkischen Museum oder so ganz gut bedient, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Viele gehen wahrscheinlich einfach ins DHM, um den ganz großen Überblick zu bekommen. Ja, aber das ist, finde ich, eher so für Touris. Genau, aber deswegen halt die Frage, wer geht dann dahin? Und ich glaube, für Leute, die nochmal eine andere Ecke von Berlin entdecken wollen, ist es ganz gut, die vielleicht die Stadt schon kennen oder hier wohnen sogar. Und dann natürlich für die, die eben auch in Neukölln wohnen und gerade in dieser ganzen Inklusions- und Kultur- und sonst was Debatte ist, glaube ich, für alle Beteiligten ganz spannend zu sehen, weil man sieht zum einen so, was ist jetzt da? Und nein, es war noch nicht immer so, wie es jetzt ist. Und Bezirke oder so Kieze verändern sich eben auch. Und es ist ganz viel Unterschiedliches irgendwie da. Mhm. Und insofern finde ich das irgendwie sehr angenehm, da reinzugehen und zu sehen, gerade für Berlin, wie viel Unterschiedliches doch zu entdecken gibt. War das jetzt schon ein Fazit? Nee, ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Ja, wir können ja mal anfangen mit dem Fazit, ne? Wir sind schon so weit, oder? Ja, wir müssen mal langsam zum Fazit kommen, glaube ich. Ja. Sonst überziehen wir hier. Ja. Nee, es geht ja nicht. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um Viertelstunde. Ja. Soll ich da einfach weitermachen, wo ich aufgehört habe? Ja, mach doch mal weiter. Ja, also alles genauso, wie ich es bisher gesagt habe. Und nee, also hatte Spaß, deswegen es waren ganz coole Sachen dabei. Es war nicht, ich muss ehrlich sagen, es war für mich jetzt nicht das super Wow-Museum, wo ich dachte so, krass, das Objekt, das wollte ich schon immer mal sehen oder das war ja super spannend, aber ich hatte irgendwie Spaß, es war ein kleiner Einblick, so, es war nicht ganz Berlin, aber es war so ein Eckchen und dachte so, okay, jetzt habe ich wieder was entdeckt und ich habe einen schönen Ort vor allem auch gefunden, also ich hätte nicht gedacht, dass das da so muggelig ist, dann mit scharfe Bürsten und so, was man da machen kann, ne? Das ist der Bonus gewesen. Ja. Insofern, ich würde echt sagen, gerade wenn ihr vielleicht in der Stadt wohnt oder mal schon ein paar Mal hier war und denkt, ich will mal eine andere Ecke sehen, dann geht da mal hin und dann hat man da was Neues gesehen, also macht das mal, die Ausstellung funktioniert, spannende Objekte, also es war auf jeden Fall, es ist ein angenehmer Nachmittagsbesuch gewesen. Ja. Würde ich, ich will gar nicht lang da, also ich sehe das auch so wie du. Ich glaube, es ist auch ein super Ding für Familien, glaube ich, weil also jetzt auch mal nicht nur das Museum, sondern auch alles, was drumherum ist. Da gibt es irgendwie Tiere und irgendwie einen großen Park und oder was heißt einen großen Park, aber ne, es ist halt irgendwie ein großes Areal, wo man irgendwie viel machen kann. Wahrscheinlich gibt es da auch noch den Biergarten, der jetzt bei uns, als wir da waren, nicht geöffnet hat, aber da kann man sich auch noch irgendwie hinsetzen. Also es ist irgendwie so, es ist so ein bisschen wie, als wäre man in so einem kleinen Park mit einem Streichelzoo und dann hat man halt irgendwie noch ein echt schnuckliges und übersichtliches von der Ausdehnung her Museum irgendwie da drin. Deswegen auf jeden Fall hingehen, gerade im Sommer lohnt sich das. Sie haben zwar keine Klimaanlage, aber zwei riesige große Türen, die sie offen halten und dann hat man da auch schönen Durchzug. Geht ins Museum Neukölln, definitiv. Ja, also ich glaube, für Berliner würde ich es auch empfehlen. Ich habe mich ehrlich gesagt ziemlich schwer getan mit dem Zugang von, wie sie es eingerichtet haben. Ich finde es jetzt im Nachhinein super interessant und also interessant fand ich jetzt im Zuge unseres Gesprächs, finde ich es besser als mein Erlebnis da. Ja, okay. Aber ich kann es irgendwie trotzdem empfehlen, weil die haben, was ich so gesehen habe, ziemlich interessante Sonderausstellungen auch. Und die Sonderausstellung, die gerade war, hat mich eigentlich noch ein bisschen mehr interessiert. Und ich hätte da, wäre ich auch viel länger noch geblieben. Genau, Handwerk in Neukölln. Und da war es schön sortiert alles. Und auch mit Hands-on-Station. Mit Hands-on-Station, so wie ich das voll schön finde. Und was ich so ein bisschen vermisst habe, ist eben einfach dieses... Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich doch mehr Struktur, als ich immer behaupte. was mir jetzt erst einfällt, es war ja immer so, die Story, immer bei jedem Objekt war Story noch drin, also die, dass es einer erzählt hat, so eine wirklich so eine Vertiefungsebene, die Story. Das hätte ich gerne irgendwie gesprochen gehabt von einem Schauspieler oder nacherzählt gehabt, weil da war es so was sehr Persönliches und das geht mir immer viel näher, wenn ich es irgendwie gut verpackt höre. Aber ja, also für Berliner finde ich es total super und gerade für Schulklassen finde ich es wichtig, dass sie sehen, wer alles so wie, aber auch nee, auch für Erwachsene, die sagen so, ist alles hier so anders geworden. Nee, es war immer anders und es war immer vielfältig und es war immer auch Einflüsse von anderen Kulturen hier und das braucht's einfach und da finde ich, machen die einen super Job. Also für diese Botschaft, finde ich, machen die einen guten, haben die eine gute Arbeit gemacht. Haben, glaube ich, auch auf der Webseite diverse Mal darauf hingewiesen. Ich glaube, irgendwie Ende der 80er für ihre Arbeit auch irgendwie den Europäischen Museumspreis oder sowas bekommen. Des Europäischen Rats oder sowas? Irgendwie sowas. Man kann, glaube ich, auch von der Ausstellung vielleicht halten, was man will, aber ich glaube, die machen einen guten Job da. Ja. Ja. Das ist doch ganz gut. Dann hätten wir eigentlich kommen wir langsam zu Ende, ne? Hätten wir das Museum Neukölln eigentlich ganz gut besprochen. Gäbe sicherlich noch zigtausend andere Sachen. Aber diese Sachen können wir auch noch auf anderen Kanälen besprechen. Matthias. Das ist richtig. Das ist richtig. Schau dich an. Genau, ich schaue woanders hin. Nein, auf jeden Fall, ihr könnt uns nämlich auf ganz vielen Ebenen entdecken. Ihr könnt die schönste, meine persönliche Lieblingsebene ist. Viele Vertiefungsebenen. Ja, genau. Erleben. Anfassen. Das Museum-Bug, Entschuldigung, Museum-Bug-Erlebnis. Genau. Nein, das Museum, die Museum-Bug-Experience. Experience. The Ultimate Museum-Bug-Experience e.V. Genau, ihr könnt, wenn ihr genau hinschaut, entdeckt ihr wahrscheinlich jetzt auch in der Nähe des Museums Neukölln einen kleinen Käfer, der da irgendwo rumkrabbelt an irgendwelchen Wänden. Genau, das ist nett. Davon abgesehen könnt ihr uns kontaktieren auf museumbug.net. Nicht Museumsbug, weg, pfui, bäh, museumbug.net. Genau, da könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen, da findet ihr alle Folgen, da findet ihr die fantastischen Shownotes zum Ausdrucken, Teilen und Sammeln. ihr könnt es als Museum Bugcast bei Twitter finden. Da könnt ihr uns auch mal sowas sagen und könnt ihr uns ein bisschen beleidigen auch. Kann man machen. Ach so. Genau, dann haten wir auf dick zurück. Genau. Und genau, wir freuen uns über alles, was ihr uns schreibt. Vor allem, ich erwähne es noch einmal, iTunes-Bewertungen. Wir freuen uns über jedes Sternchen, das ihr uns da gibt. Das kleben wir uns dann schön ins Mutti-Heft und freuen uns. Super. Alles klar, dann war das die 7. Folge des Museum Bug. Fürchte fast. Ja. Und wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Mein Name ist immer noch Jörg. Und ich bin Martha. Und ich bin auch in Neukölln, bin ich Matthias. Tschüss. Tschüss Leute, macht's gut.